Oh nein, das ist nicht wahr. Wie kommst du denn darauf? Weil ich dachte, dass ich geschossen haben soll. Darüber haben wir nichts gehört. Davon stand auch nichts in den Zeitungen. Und der Captain weiß auch davon nichts. Berichtet dem Captain, was ich euch erzählt habe. Er muss das erfahren. Sagt ihm, dass die eine Seite Sachen weiß, von denen die andere Seite nichts weiß und umgekehrt. Erstens, wer ist unter meinem Namen im Militärgefängnis Nummer 1 am 10. August gefangen genommen und in derselben Nacht erschossen worden? Zweitens, wer ist unter meinem Namen auf dem Friedhof Pantheon Jardin begraben? Ach ja, und die Ortenummer des Cabrios von der Serenade. Okay. See you later. Alligator. Pass auf dich auf. Vielleicht lädst du uns ja mal wieder zu einer Taxifahrt ein. War nett, auf deinen Knien zu sitzen. In einer Apotheke kaufte Felix eine Salbe und kehrte in das Hotel an der Calle Genova zurück. Die Fenster seines Zimmers waren weit offen, das Bett aufgeschlagen. Ein Stückchen Schokolade lag auf dem Kopfkissen.